Lobe den Herrn, Halleluja, das sollen wir immer wieder singen können. Aber das können wir nur singen aus der Erfahrung mit Gott. Und Erfahrung machen wir mit Gott, indem wir auf ihn warten können. Menschen sind im Allgemeinen sehr ungeduldig. Sehr ungeduldig. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wenn meine Frau sagt, das Essen ist fertig und ich komme in die Küche und sie ist noch dabei, es warm zu machen beziehungsweise auf den Teller zu tun, dann nutze ich die Zeit und gehe erstmal wieder ins andere Zimmer, um noch was anderes zu machen und komme dann wieder, wenn es auf dem Teller ist. Das heißt also, die Zeit zu warten, bis das da nun endlich drauf ist und wir dann gemeinsam beten und anfangen können, ist mir manchmal zu lang. Geduld fehlt uns. Und wie viel mehr fehlt uns die Geduld, wenn wir auf die Verheißungen Gottes warten sollen? Das dauert uns immer, immer zu lang, weil Gott andere Zeitbegriffe hat hier für uns als wir. Er kommt aus der Ewigkeit. Da gibt's ohnehin keine Zeit. Und da können Jahre vergehen, bis etwas erfüllt wird in dieser Zeit. Und die Zeit haben wir nicht, weil unser Leib keine Zeit hat. Er ist für die Vergänglichkeit da. Unser Leib stirbt. Der muss also jeden Tag das ausnutzen, damit er ein bisschen Leben empfindet. Denn bald ist er nicht mehr da und er möchte noch ein bisschen leben. Deswegen hat er keine Zeit. Aber unsere Seele soll Zeit haben. Und zwar auf Gott zu warten. Darum dieser heutige Abschnitt in Hebräer 10, Vers 36 bis 39, wo nach diesen ganzen Abhandlungen der Schreiber sagen durfte, ja, wartet auf den Herrn, er ist der hohe Priester, er wird euch nicht enttäuschen. Dann sagt er aber zu der gläubigen Gemeinde, Geduld ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Denn noch über eine kleine Weile so wird kommen, der da kommen soll und nicht verziehen. Der Gerechte aber wird des Glaubens leben. Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele kein Gefallen haben. Wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. Diese Geduld steht eindeutig in Beziehung zum Tun des Willens Gottes. Wenn ich sage, ich will den Willen Gottes tun, und das wollten ja hier die Gläubigen in der Urgemeinde, dann wurde ihnen auferlegt, geduldig zu sein. Alle Verheißungen, auch die Verheißung der Zukunft, Jesus kommt wieder, werden erfüllt. Alle Worte werden erfüllt. Aber nicht zu der Zeit, die wir einordnen, sondern die Gott sich vorgenommen hat. Darum steht ja zum Beispiel auch im Galaterbrief schon, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, vorher nicht. Obwohl er schon angekündigt worden ist am Anfang der Bibel. Ja, es wird der Same des Weibes kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Wurde schon gesagt nach dem Sündenfall. Aber tausende Jahre vergingen erst. Dann erst kam der Sohn, als die Zeit erfüllt wurde. In jedem Falle sollen Christen wissen, dass Gott zu seinem Wort steht, ganz anders als Menschen. Menschen haben keine Zeit, ihr Wort einzulösen. Sie sagen also, ich löse mein Versprechen ein, wenn du heute kommst, morgen nicht mehr. Wir haben keine Zeit. Aber Gott löst alle Worte ein, egal wann es zu unserer Zeit geschieht. Es wird kommen, so wie er es gesagt hat. Denn die Urgemeinde, aber auch alle Christengemeinden sind immer wieder herausgefordert, im Glauben und Vertrauen zu Gottes Wort zu stehen. Kennen wir das nicht persönlich auch heute, wenn wir hören von Bosnien und den Ländern da drumherum, welche Katastrophe dort stattfindet, Überschwemmung, Häuser sind weg, Hab und Gut ist weg, Milliardenschäden, Menschen sterben oder die Auseinandersetzung in der Ukraine oder anderswo, wo Kriegsgeschrei ist. Wir fragen dann manchmal, warum lässt Gott das zu, beziehungsweise warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen? Stimmt denn sein Wort oder stimmt es nicht? Es stimmt. aber er kommt zu seiner Zeit. Wir brauchen Geduld. Und die ersten Gläubigen, sie dachten, dass der Messias sehr plötzlich wiederkommt. Sehr plötzlich. Auch Paulus hat es erwartet. Er sagt, ich möchte ja nicht entkleidet, sondern lieber überkleidet werden. Sie dachten, dass zu ihrer Lebenszeit Jesus wiederkommen würde. Und jetzt sind schon 2000 Jahre vergangen. Und er ist immer noch nicht sichtbar wiedergekommen. Aber er wird kommen. Und wir verstehen, was das bedeutet, dass wir geduldig sein müssen. 2000 Jahre Geduld üben. Und vielleicht noch länger, bis sich dann die Verheißung erfüllt, dass Jesus kommt mit Macht und Herrlichkeit und sein Reich aufrichtet. Also zu jeder Zeit ist Gemeinde und auch wir heute geprüft worden im Glauben und im Vertrauen zu dem, der uns erlöst hat. Im Grunde genommen ist es ganz einfach, wenn wir uns der persönlichen Erlösung einfach erfreuen. Wer sich der persönlichen Erlösung erfreut, sagt jeden Tag Danke und ist darin geborgen und hat gar nicht mehr die großen Fragen, was morgen sein wird oder wann sich diese und jene Verheißung erfüllt. Wir sind ja Forscher von Natur aus, möchten gerne alles wissen, möchten auch alles wissen, was in der Bibel so angesagt ist, wie das zusammenhängt, und dann forschen wir und machen und tun. Und manche sagen, jetzt habe ich's. Und dann geben sie ihre Erkenntnisse weiter. Nach einiger Zeit werden die wieder umgestoßen, weil man merkt, es hat sich nicht erfüllt. Man kann Gott nicht ausforschen. Darum sagte auch Jesus zu Petrus in Johannes 13, Vers 7, als er darüber staunte, dass ihm vom Meister die Füße gewaschen worden sind. Dass sich Jesus gedemütigt hat und hat dem Sünder die Füße gewaschen. Der Reine dem Unreinen. Und was sagte Jesus zu ihm dann? Was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Aber du wirst es später erfahren. Hernach. Habe Geduld. Was ich jetzt tue, verstehst du absolut nicht. Kann ich dir auch nicht erklären. Es gibt viele Situationen in unserem Leben, die erklärt uns Gott nicht. Er kann sie uns nicht erklären. Selbst wenn er es versuchen würde, würden wir es nicht verstehen, weil wir das nicht hinkriegen, das nachzudenken. Aber Jesus sagt später, dann wirst du es verstehen. Jetzt ist Geduld. Jetzt ist Glaube und Vertrauen dran. Die Urgemeinde wurde ja von den eigenen Volksgenossen verfolgt. Von denen, mit denen sie vorher Kontakt hatten. Die waren plötzlich gegen sie, weil sie an Jesus glaubten und sagten, er ist Gott. Und manche wurden sogar getötet und andere wurden vertrieben. Hier ist Geduld. Ist das Glaube? Ist das Glaubensleben? Herr, bist du da in dieser Notzeit? Und wir können uns auch lebhaft vorstellen, wenn Judith Reumann geschrieben hat, dass diese Generation, die jetzt aufwächst, in Schweden absolut gottlos aufwächst, war Schweden schon immer, was die Gottlosigkeit anbetraf, immer etliche Schritte voraus. Sie waren ja auch in der lutherischen Kirche die Ersten, die die Segnungen und Eheschließung der Homosexuellen förderte. So, dass sich etliche lutherische Kirchen von dieser lutherischen Kirche in Schweden distanziert und sagen, machen wir nicht mehr mit. Mit dem, was ihr dort macht in Schweden, machen wir nicht mit. Und alle in Schweden, alle Verantwortlichen dieser Kirchen waren dafür. Und die anderen sagten, das könnt ihr nicht machen, ihr arbeitet jetzt gegen Gottes Wort. Sie waren dafür. Also die Gottlosigkeit kann einen sehr zu schaffen machen, oder eben die falsche Religiosität. Und darunter litten die damaligen Christen auch. Alles, was von Gott geboren ist, sagt aber Johannes, überwindet die Welt. In 1. Johannes 5, Vers 4 können wir das lesen. Also die Voraussetzung, das ist der Trost. Bist du von Gott geboren? Dann überwindest du die Welt. Das heißt, du musst nicht der Welt anheimfallen, wenn du von Gott geboren bist. Die Welt wird genau gegen dich arbeiten wollen, aber du wirst ihr nicht anheimfallen. Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir müssen das so betonen. Hat, nicht wird, ja, hat. Das heißt, es ist schon fertig. Golgatha ist ja auch schon fertig. Vollbracht heißt, es ist alles schon fertig. Da muss nicht noch etwas fertig werden. Bloß die Menschen und wir müssen das im Glauben annehmen, im Vertrauen. Alles ist fertig. Fertig und bereit. Wie groß dieser Begriff Welt ist und was er alles beinhaltet, wissen wir ja nicht. Aber der Glaube hat bereits die Welt überwunden. Wir kennen das Ziel. Wir kennen das Ausmaß von Welt nicht, was alles darunter zu verstehen ist und was uns anfechten kann, was uns versucht, vom Glauben wegzutreiben. Das ist auch nicht nötig, das zu verstehen. Wichtig ist, dass wir unser Ziel kennen. Und das wird hier den Gläubigen gesagt zu Jerusalem. Euch ist Geduld nötig, damit ihr den Willen Gottes tut in der Zeit. Wartet auf euren Heiland, lasst euch von ihm segnen und führen. Das Ziel ist uns auch durch unseren Herrn bekannt, der gesagt hat in Johannes 10, ihr seid meine Schafe, ihr gehört zu mir und niemand wird euch von mir trennen, aus meiner Hand reißen. Das ist das Ziel. Wunderbar. Geborgen in Gott, was will ich denn mehr? Das sollen wir auch in unserer Zeit erleben und auch im Glauben annehmen und sagen, was kann mir denn passieren? Wenn ich diesen Hirten habe, in dessen Armen ich ruhen kann und niemand wird mich aus diesen Armen herausnehmen können, da fehlt mir doch gar nichts. Dann sage ich einfach ja und er trägt mich dahin und führt mich dahin, wo es immer gut ist. Und ich sage immer nur ja. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme in der Zeit, aber ich weiß, wenn Jesus dabei ist, geht es gut. Geduld ist euch Not. Das andere wird auch geregelt werden. Der Widerstreit der Urgemeinde lag ja auch darin, dass man ihnen einen falschen Gottesdienst unterstellte. Man sagte ja, die Christen sind falsch. Sie sind ja Sektierer. Einmal hat ja Paulus diesen Ausdruck auch benutzt, nicht? Als er vor Agrippa redete und sagte, ich bekenne mich zu der Sekte der Nazarener. Damit wollte er sagen, ihr sagt, das ist eine Sekte, im negativen Sinne. Ich bekenne mich dazu, zu diesem Weg. Aber es ist ja keine Sekte. Es ist wohl eine Abspaltung von eurer Vorstellung. Aber es ist keine Sekte, es ist der Weg des Lebens. Und er sagte dann in Caesarea am Meer, ich wünschte, dass ihr alle zu dieser Sekte gehören würdet. Dass ihr alle Jesus kennenlernen würdet. Ja, so wurden sie behandelt. Und so werden viele, auch Christen in unserer Zeit heute, behandelt. Sie werden ausgestoßen, Sektierer. Du darfst doch nicht sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Nein, da gibt es doch viele Wege, viele Religionen. Wenn du behauptest, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, bist du ein Sektierer. Dann musst du aus der Gesellschaft entfernt werden. Und das macht man ja behutsam. Immer mehr, ihr wisst auch, diese Gefahr, die heute selbst nicht nur die Homosexualität, sondern auch diese Gleichmachung aller Menschen in christliche Kreise einzieht. Dieses sogenannte Gender Mainstreaming. Das bedeutet, es gibt weder Mann noch Frau. Habt ihr das gewusst? Ihr seid alle eins. Es gibt keinen Mann, keine Frau, es gibt kein Mädchen, kein Junge. Das ist nur eine Einbildung, das habt ihr euch selber gemacht. Das sagen die. Ja, das sagt diese Bewegung. Das ist eine feministische Bewegung und auch marxistische Bewegung, die das in die Gesellschaft reinbringt und will, dass das gesetzlich durchgesetzt und festgelegt wird. Und es gibt bereits schon Kindergärten, wo das praktiziert wird. Da wird nicht mehr gesagt Junge und Mädchen und da wird nicht mehr Vater und Mutter gesagt, sondern eben Eltern 1, Eltern 2. Ja, das sind Bewegungen, die auch auf die Christen zukommen. Und man möchte, ähnlich wie im Kommunismus, auch die Kinder in die Kitas bringen. Die Mütter sollen ganztags arbeiten und somit hat man eine neue Gesellschaft der Kinder, die man dann im antichristlichen Sinne erziehen kann. Weil sie ja den ganzen Tag, die größte Zeit des Tages dann in den Händen dieser Leute sind. Geduld ist euch Not, dass ihr den Willen Gottes tut. Das heißt also, passt euch nicht an, selbst wenn sie euch ausgrenzen. Was uns allen fehlt und worum wir täglich bitten müssen, ist eben diese Geduld. Wir lesen zum Beispiel in dem Buch der Sprüche, ich empfehle das mal als Handbuch auch für den Alltag. Jungen Leuten empfehlen wir das sehr. Vimalgo hat es seinen Kindern auch immer empfohlen, hat gesagt, das Erste, was ihr lest, ist Buch der Sprüche. Da wisst ihr ganz genau, wie ihr euch dann im Alltag zu verhalten habt. Ja? Und da werden solche Dinge auch angesprochen, zum Beispiel Sprüche 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Ja? Und der seines Mutes Herr ist, also ein Geduldiger, ist besser als der, der Städte gewinnt. Ein wunderbares Wort. In Kapitel 14, Vers 29 heißt es, wer geduldig ist, der ist weise. Der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, der offenbart seine Torheit. Das ist Gottes Weisheit, ja? Wir merken also, warum hier im Hebräerbrief steht, Geduld ist euch Not. Oder eine andere Stelle noch in Kapitel 19, Vers 11, auch in den Sprüchen. Da heißt es, wer geduldig ist, der ist ein kluger Mensch und ist ihm eine Ehre, dass er Untugend überhören kann. Was bedeutet das? Wer geduldig ist, der kann einfach auch mal die Angriffe von außen stehen lassen. Der muss nicht auf alles reagieren. Sondern kann es mal stehen lassen. Er kann abwarten, bis sich das totgelaufen hat. Und dann kann er wieder einsetzen. Ja, so ist es. Meine Frau ist ja da immer sehr schlagfertig und offen. Er sagt, ach, in 100 Jahren ist doch alles vorbei. Brauchst du da jetzt nicht aufregen. Ja, da warte doch mal ab, ja. Warte doch mal ab, das ist so ihr Schlagwort. Ja. Manchmal wären aus 100 auch 1000, aber sie meint immer damit, warte ab. Das brauchst du gar nicht aufregen, das geht alles vorbei. Geht alles vorbei. Ja. Wenn du denn hinschaust, nachher ist es überhaupt nicht mehr Gegenstand. Das wird hier in der Heiligen Schrift auch gesagt. Geduld im Blick auf das Ende der Anfechtung sollen wir haben. Geduld im Blick auf den Kampf in dieser Welt, Geduld im Halten des Glaubens an das einmalige Opfer in Jesus Christus. Geduld auch im Blick auf uns selbst, wo uns oftmals manche Dinge nicht so gelingen, wie wir es gerne hätten. Da ist auch Geduld angesagt. Gebet, Herr, gib mir weiterhin deinen Sieg. Nicht stehen bleiben an den eigenen Verfehlungen. Wir sollen die Verheißungen Gottes, seinen Willen, tun und erleben. Verheißungen des Lebens in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge. Darum geht es ja. Wir wollen und sollen erfahren, was Gott will, was er tut. Sein Wille soll unser Leben bestimmen. Denn unser Wille ist zu kurz. Und die Hebräer, die Gläubigen in der Urgemeinde, hatten Schwierigkeiten, indem sie ja doch einen geprägten Willen in sich trugen durch die Opfer des alten Bundes, den Gottesdienst im Tempel. Und sie waren so geprägt, mir geht das so, man macht ja viele Dinge aus Gewohnheit. Ich hatte da, wo ich mich vorbereite in der Wohnung, habe ich eine Lampe, man konnte die so anknipsen an den Schrank und die hing dann so runter und dann war der Schalter so in der Nähe. Konnte ich immer da hingreifen, den Schalter anmachen oder aus, je nachdem. Und jetzt gingen die aber kaputt. Und ihr könnt gar nicht euch vorstellen, wie oft ich dann, wenn ich dort aufstand aus dem Sessel, dahin den Schalter ausmachen wollte, war aber gar nicht mehr da. Mehrere Male griff ich da immer wieder hin, obwohl ich die Lampe ja weggenommen habe, die war kaputt. Macht der Gewohnte, das steckt in einem drin. Ja, macht das, ist nicht mehr da. Und so waren sie auch geprägt von einem Gottesdienstart und einem Willen des alten Bundes und wollten das immer wieder tun. Denn dort konnten sie Erfolge sehen. Erfolge, das Tier ist geschlachtet. Der Priester hat mich versöhnt. Das konnten sie optisch mitkriegen, die Handhabungen. Jetzt aber sollten sie im Glauben das Unsichtbare erfahren, den Willen Gottes. Und da ist Geduld, dass sie die Offenbarung bekommen. Sie sollen mit Gott in der Gemeinschaft leben können. Ungeduld missachtet die Herrlichkeit Gottes. Geduld fördert die Erfüllung mit der Herrlichkeit Gottes. Darum sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 24, Vers 44, seid immer bereit. Seid immer bereit, seid immer angeschlossen an die Gemeinschaft mit dem Ewigen. Auch wenn ihr es nicht seht, seid geduldig, immer bereit, jeden Tag. Denn ich komme zu einer Zeit, wo ihr es nicht mehr glaubt. Wenn ihr euch von den äußeren Dingen abhängig macht, dann werdet ihr betrogen, so wollte er sagen. Denn die gaukeln euch was vor, was nicht wahr ist. Viele Gläubige haben sich verführen lassen, auch in der Vergangenheit, an Zeichen der Zeit, von denen sie ablesen wollten, dass der Herr kommt. Haben alles verkauft, sind auf den Berg gestiegen und haben sie gewartet. Die Montanisten zum Beispiel. Aber er kam nicht. Kam nicht. Das heißt, das Sichtbare gaukelt uns etwas vor. Darum sollen wir auf den unsichtbaren Zaun. Seid geduldig. Der Herr kommt, seid bereit auf sein Kommen. Wer geduldig ist, wird auch gelassen werden den vergeblichen Angriffen des Feindes gegenüber. Der Apostel Paulus schreibt ja auch einmal, dass wir geübte Sinne bekommen, wenn wir im Glauben festbleiben. Geübte Sinne für das, was vorgeht. Wir sehen den Feind schon Kilometer vorher antraben. Und dann können wir schon gelassen sein. Wir werden nicht überfallen. Geübte Sinne. Wer geduldig ist, wird in Gelassenheit den Angriffen des Feindes gegenüberstehen. Er wird Zeit, Raum und Kraft haben, den Willen Gottes zu erfahren und auch umzusetzen. Wer geduldig ist, wird mitten in der Spannung dieser Zeit ein Botschafter der frohen Botschaft sein. Er wird zu jeder Zeit in Geduld bezeugen können, dass Jesus Christus über allem steht. Ich habe dann manchmal so ein Bild, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, vor mir, da ist so ein großer Mann und ein kleiner. Und der Kleine regt sich so furchtbar auf, und boxt, fängt an zu boxen und der andere, der hält nur seine Hand auf seinen Kopf und lässt ihn da unten rumtanzen, ne? Bis der endlich mal fertig und müde ist. So ist das dann. So ist das dann, wenn wir auf der Seite Jesu stehen. Dann lass sie einfach und lass die umgegen tanzen. Du verkündige dann die frohe Botschaft. In der Endzeitrede sprach Jesus zu den Jüngern und allen, die ihm nachfolgen wollten, ihr werdet, und er sagte ja, und das finde ich auch wunderbar, dass uns Gott nichts vormacht. Er spricht von der Realität in dieser Welt. Er sagt, ihr werdet gehasst werden von jedermann, um meines Namens willen. Und das hat er jetzt nicht gesagt nur zu dem jüdischen Volk, er hat es zu seinen Jüngern gesagt, zu den Christen gesagt. Zu den Christen, die sich an Christus halten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen in der ganzen Welt. Das wird sich ja so bis ins antichristliche Reich steigern. Dort wird man verbieten, an Christus, an Gott in Christus zu glauben. Man wird ausgegrenzt. So wie es ja eben in vielerlei Weise schon angetönt ist, wenn wir jetzt von Schweden sprachen, hörten wir ja auch, dass dort Evangelisation verboten ist in Schweden. Das kann jeder seines Glaubens leben. Aber du darfst nicht auf der Straße Evangelisation betreiben und andere zum Christentum einladen. Das darfst du nicht mehr. In einem europäischen Land sind wir schon so weit. Wir kennen das von anderen Ländern. Aber auch hier ist das bereits so. Ihr werdet gehasst von jedermann um meines Namens willen. Und weiter in Lukas 21, Vers 18 und 19. Es wird aber kein Haar von euch umkommen oder von eurem Haupt fallen. Darum, dann sagt der Herr Jesus, fasst eure Seelen in Geduld, sagt er dann. Ihr werdet gehasst werden, ganz klar, das ist die Welt. Aber es wird von euch, was ich besitze von euch, nichts umkommen. Fasst eure Seelen in Geduld. Der beständige Glaube und das Vertrauen, auch in Trübsalzeiten, wirkt immer die notwendige Geduld. Glaube und Vertrauen. Paulus schreibt im Römerbrief, dass Glaube und Vertrauen nicht nur Geduld, sondern auch eine wichtige Erfahrung mit sich bringt. In Römer 5 steht das, ab Vers 3, nicht allein, also er hat vorher gesagt, wir rühmen uns der Herrlichkeit Gottes, ja, der zukünftigen Herrlichkeit. Und dann ab Vers 3, nicht allein aber das, sondern, das Wort hat mich manchmal gestört, weil ich fragte, wie kann man das? Wir rühmen uns, jetzt kommt das Wort rühmen, auch der Trübsale. Also ich habe nicht gerne so Trübsale. Aber es sagt, wir rühmen uns der Trübsale. Warum? Weil wir wissen, dass Trübsal in uns die Geduld fördert. Geduld. Wenn es schwierig wird, dann werden wir ja gerade ausprobiert, wie viel Geduld wir haben, ob wir vertrauen auf Gott. Und wenn wir dann dranbleiben an den Herrn, dann wird die Geduld gefördert. Und die Geduld, die wirkt dann auch was, nämlich sie bringt Erfahrung mit Gott. Sein Wille wird uns bewusst. Und die Erfahrung, die bringt wieder dann neue Hoffnung. Und die Hoffnung lässt niemals zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Wir merken also diese Zusammenhänge. Aber die gilt es immer wieder neu zu erkennen, zuzulassen. Die Urgemeinde sollte das auch. Geduld im Glauben festhalten bedeutet doch, stets neuen Segen erhalten und auch einen Neubeginn im Leben mit Jesus zuzulassen. Da, wo wir in Engpässe gekommen sind, da, wo wir in Schwierigkeiten, in Fragen gekommen sind, dürfen wir immer wieder neu ansetzen, neu anfangen. Das heißt Geduld im Glauben. Denn Liebe und Frieden Gottes bleibt beständig und dringt in unser Herz. Warum? Damit dies auch wirksam wird am Nächsten. Wenn ich in der Liebe und im Frieden am Nächsten handle, dann blockiere ich auch das böse Handeln in ihm. Es steht auch im Römerbrief, dass ich feurige Kohlen auf das Haupt des Feindes sammeln darf, durch Gutes tun. Durch Gutes tun. Da passiert was. Wenn wir Gutes tun dem Feind, dann wird er plötzlich auch in einen anderen Zustand versetzt. Preis und Ehre soll denen zuteil werden und unvergängliches Wesen, die, so steht es in Römer 2, Vers 7, die mit Geduld, wir sind ja bei dem Thema Geduld heute, in guten Werken nach dem ewigen Leben trachten. In Geduld, nicht abgekoppelt davon. Geduld, um den Willen Gottes bleibend zu tun. Petrus schrieb in seinem ersten Brief, man kann das ja nachlesen oder eben auch selber mit aufschlagen, in 1. Petrus 2, Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit Wohltun verstopft die Unwissenheit der törichten Menschen. Das ist der Wille Gottes. Gutes tun. Wir sollen den Willen Gottes erkennen durch die Geduld und dann den Willen Gottes tun. Und der Wille Gottes ist das Gute, dem Nächsten zu tun, auch dem Unverständigen. In Epheser 5, Vers 15, manchmal werde ich ja gefragt an dieser und jener Stelle, naja, soll ich das und das tun? Sag ich, Gutes tun ist immer richtig. Tu es einfach. Du weißt nicht, was dabei herauskommt, aber es ist der Wille Gottes, dass du Gutes tust. Epheser 5, Vers 15, lasst uns rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist. Das war Kapitel 4 und jetzt noch Kapitel 5. So seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was des Herrn Wille sei. Geduld ist euch Not, damit ihr den Willen Gottes tut. In Kapitel 6 desselben Briefes, Vers 5, ihr Knechte, das heißt die Angestellten, die Arbeitnehmer, seid gehorsam euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, so wie Jesus gegenüber. Nicht mit Dienst allein vor Augen, als den Menschen zu gefallen, sondern als die Knechte Christi, dass ihr solchen Willen Gottes tut von Herzen, mit gutem Willen. Lasst euch dünken, dass ihr dem Herrn dient. Verstehen wir, Geduld ist euch Not, damit ihr den Willen Gottes tut. Das ist der Wille Gottes auch. Dass wir Diener sein dürfen, dass wir aber zugleich auch frei sein dürfen von dem Bösen in dieser Welt. Dass wir von dem Bösen nicht eingeholt werden müssen, sondern dass wir dem Bösen sozusagen auch zeigen, dass man Gott dienen kann mitten in einer bösen Welt. Zeugnis geben von der Gnade. Das wurde auch den Thessalonichern geschrieben, ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Jakobus hat es auch geschrieben und deutlich gesagt, dass wenn der Glaube an den Herrn gesund ist und beständig bleibt, dann wird der Glaube immer die notwendige Geduld hervorbringen. Ich lese uns das mal in Jakobus 1. Ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. Das heißt, das muss ich ja gar nicht aufbringen. Das entspringt dann aus der Gemeinschaft mit Jesus. Da offenbart sich plötzlich Geduld. Und wenn die Geduld da ist, dann erkenne ich auch den Willen Gottes und kann ihn tun. Der Glaube, wenn er rechtschaffen ist, wirkt Geduld. Die Geduld aber, sie soll festbleiben bis ans Ende, damit ihr vollkommen und ganz seid und keinen Mangel habt. Keinen Mangel habt. Also alles, was nötig ist zu einem gottseligen Wesen in dieser Zeit, soll uns geschenkt werden. Nichts brauchen und könnten wir erarbeiten. Alles ist geschenkweise, alles ist Gnade. Bloß wir müssen uns beschenken lassen. Und die Urgemeinde wurde aufgefordert, sich beschenken zu lassen. Mach dein Herz auf, glaube Gott, vertraue ihm, lass dich beschenken und du wirst sehen, auf seinem Weg geht's immer gut. Der Grund, die Erfüllung aller göttlichen Verheißungen zu erlangen, ist eben die Geduld. geduldige, beharrliche im Gebet, so wie es in Römer 12, Vers 12 steht, sind solche, die empfangen. Ich dachte so an dieses Beispiel, was Jesus auch gab von der bittenden Witwe, die ja im Lukas-Evangelium einen ungerechten Richter anflehte, dass er ihr helfen sollte in ihrer Not. Und er wollte nicht. Und sie betete immer weiter und sie flehte immer weiter. Und was passierte? Es wurde ihr schlussendlich geholfen. Geduld war ihr nötig. Und so sagt der Herr, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch beschenken und euch erhören, wenn ihr vor ihm bleibt. Er wird euch mit allem beschenken, was ihr braucht. Wir sollten auch in diesem Blickwinkel noch erkennen, dass Jesus Christus immer zur richtigen Zeit kommt in unsere Lebenssituation. Er kommt zur richtigen Zeit in diese Welt, er kommt aber auch zur richtigen Zeit in unsere Situation. Die Hilfe des Herrn erreicht uns immer, wenn wir darauf warten, wenn wir nicht vorgreifen. Manchmal ist man ja zu schnell, um eine Sache zu regeln, und man regelt sie aber nicht richtig, sondern nur halb. Hätte man gewartet, würde man ganz die Situation geregelt bekommen. Und das will uns dieses Wort auch sagen. Denn die Zusage lautet hier im Hebräerbrief, noch über eine kleine Weile. Wie groß, wie lang die kleine Weile ist, wissen wir nicht. Aber es wird als kleine Weile bezeichnet. Dann wird kommen, der da kommen soll, und er wird nicht verziehen. Jesus kommt. Matthäus 24, 42 und 44 spricht der Herr, wacht, ihr wisst ja nicht, wann ich komme, aber ich komme. Der Menschensohn wird kommen, so sagt er zu ihnen. Auch in Lukas 9, 26. Ich werde kommen, und wenn ihr euch schämt, meiner hier in der Zeit, dann wird sich das Menschensohn auch schämen, wenn er kommt in seiner Herrlichkeit. Oder in Lukas 13, 35, wo Jesus auch weinte über Jerusalem und sagt, euer Haus soll wüst gelassen werden, bis ich komme. Ich komme, dann wird es wieder gut gehen, aber ich komme. Oder denken wir an die Worte, die die Engel sagten nach der Himmelfahrt Jesu. Und sie trösteten die Jünger und sagten, dieser Jesus wird wiederkommen, so wie er ihn gesehen hat, gen Himmelfahrt. Er wird kommen, das erfüllt sich. Absolut. Und Paulus wies auch die Gläubigen in verschiedener Weise darauf hin, dass sie auf dieses Kommen bereit sein sollten, sagt zum Beispiel in 1. Korinther 4, Vers 5, passt auf, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, er kommt. Er wird das offenbar machen. Haltet euch zurück, richtet nicht die Menschen. Als ich so in der Vorbereitung saß, wir wohnen ja direkt an der Straße, manchmal ist es unvermeidlich, wenn ich ein bisschen Luft habe, die Leute sprechen zu hören, die da vorbeigehen. Da kam dann offenbar auch ein Ehepaar vorbei mit Kind. Aber die Frau, die redete auf den Mann ein und sagt, ja, du musst nicht immer die anderen richten. Dachte ich, ist ja interessant, beinahe ein biblisches Wort, vielleicht sind die gläubig, ja. Ja, aber dann waren sie ja nun schon vorbei, da dachte ich, ja, da hat sich die Frau, wenn sie auch nicht gläubig war, sie hat eigentlich recht, ja, was, du verurteilst immer die anderen, nicht? Im Grunde genommen hast du auch mit dir selber zu tun, ja. Und das meint Paulus auch, der Herr kommt, richtet nicht vor der Zeit, beurteilt das nicht, sondern warte, bis er kommt, ganz gewiss. Oder im Abendmahl, so wie es den Korinthern sagte, sprechen wir das ja hier auch, dass wir, so oft wir das Brot zu uns nehmen und den Kelch trinken, sollen wir den Tod des Herrn verkünden, bis dass er kommt. Er kommt, ganz gewiss. Das ist hier diese Zusage. Er selbst, der Herr, wird vom Himmel kommen, so wurde es den Thessalonichern gesagt. Oder auch der Seher Johannes, der die Offenbarung bekam, schrieb dann in Offenbarung 1, Vers 4, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist, der da kommt, er kommt. Noch über eine kleine Weile, so wird der kommen und nicht verziehen, der euch angesagt worden ist. Und an die Gemeinden sprach der erhöhte Herr, zum Beispiel zu Thyatira: Haltet, was ihr habt, bis ich komme. Ich komme. Offenbarung 2, 25. Oder zu Philadelphia, Offenbarung 3, Vers 11. Ich komme bald. Oder Offenbarung 22, gleich dreimal. Dreimal spricht dort der Herr: Siehe, ich komme bald. Ich lese uns mal diese drei Verse vor. In Vers 7 sagt er: Siehe, ich komme bald. Selig ist, der da hält die Worte der Weisung in diesem Buch. Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Und Vers 20. Es spricht, der solches bezeugt: Ja, ich komme bald. Und dann antwortet die Gemeinde: Ja, komm, Herr Jesus. Geduld ist möglich, weil das Kommen Jesu gewiss ist. Petrus durfte auch schreiben in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 9, der Herr verzieht nicht seine Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern auch er hat Geduld mit uns, damit niemand verloren geht. Er will, dass allen geholfen wird. Glauben, nicht weichen. Die letzten Verse, die wir gelesen haben, bezeugten dann, dass der Hebräerbriefschreiber sagt: Wir sind doch nicht von denen, die da weichen, sondern wir sind von denen, die Glauben halten und gerettet werden. Das sind Worte aus dem Propheten Habakuk, die er ja bereits schon, die Gott durch den Propheten gesagt hat in Habakuk 2. Ich lese mal aus diesem Propheten vor. Da heißt es: Die Weissagung wird noch erfüllt werden, und zwar zu seiner Zeit, und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht ausbleiben. Und wenn sie auch verzieht, dann habe Geduld, dann warte. Sie wird gewiss kommen und nicht verziehen. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Nicht weichen, sondern glauben. Gott erfüllt sein Wort. Ich habe noch etliche Stellen hier aufgeschrieben. Das würde jetzt zu lang, wenn ich das alles nenne. Aber eins haben wir verstanden, dass wir im Blick auf das Wort Gottes und seine Erfüllung Geduld brauchen. Dass wir nicht, wie sagen wir das so in unserem Jargon, nicht ausrasten, wenn es mal schwierig wird. Nicht ausrasten, sondern stille bleiben, hoffen und beten. Und der Herr wird das Seine tun. So, jetzt lese ich die Verse nochmal vor. Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Denn noch über eine kleine Weile so wird kommen, der da kommen soll und nicht verziehen. Der Gerechte aber wird des Glaubens leben. Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele kein Gefallen haben. Wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. Das möge der Herr uns schenken, dass das in uns ganz fest wird.